fest, dieser ungemessen Blut, dieser ungemessen Blut. In Geduld, in Geduld will ich mich fassen und ich alles, alles, alles treiben lassen, was der Liebe wird was der Liebe wird. Es träumte mir, ich sei dir treu. Doch zu erwachen bedurft ich schon im Traume bereits empfand ich es sei ein Traum es empfand ich es sei ein Traum es sei ein Thank you.

Mit dem Herrn.